Schließlich, als sie schon vollkommen vom Tod des Unglücklichen überzeugt war, trat er ins Zimmer. Ein froher Aufschrei entrang sich ihrer Brust, doch als sie aufmerksam sein Gesicht ansah, wurde sie im Nu kreideweiß. »Nun ja«, sagte Raskolnikow mit bitterem Lächeln, »ich komme, mir dein Kreuz zu holen, Sonja. Du hast mich doch selbst auf den Kreuzweg geschickt. Was bist du denn jetzt, wo es soweit ist, so ängstlich geworden?« Sonja schaute ihn verwundert an. Dieser Ton erschien ihr sonderbar, ein Frösteln durchlief ihren Körper. Doch bald wusste sie, dass sowohl der Ton wie auch diese Worte nur eine Täuschung waren. Er verhielt sich merkwürdig, schaute irgendwohin in die Ecke, ganz als wollte er vermeiden, ihr geradewegs ins Gesicht zu sehen. »Ich habe, siehst du, Sonja, ich habe es mir überlegt, dass diese Lösung doch vorteilhafter sein wird. Es gibt da einen Umstand, aber das ist eine lange Geschichte und führt zu nichts. Mich ärgert nur, weißt du, es ärgert mich, dass alle diese dummen, viehischen Fratzen mich gleich umringen, ihre Glotzaugen aufreißen und mich geradeaus angaffen, mir mit ihren dummen Fragen kommen werden, die man beantworten muss, dass man mit dem Finger auf mich zeigen wird. Weißt du, ich werde nicht zu Porphyre gehen. Ich habe ihn satt. Ich werde lieber zu meinem Freund Leutnant Pulver gehen. Der wird staunen. Da kann ich noch Eindruck schinden, einen Eindruck eigener Art. Aber man müsste kaltblütiger sein. In letzter Zeit läuft mir allzu oft die Galle über. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe soeben meiner Schwester beinahe mit der Faust gedroht, bloß weil sie sich umdrehte, um mich noch einmal zum letzten Mal zu sehen. Solch ein Zustand ist eine Schweinerei. Soweit ist es also mit mir gekommen. Nun, wo sind die Kreuze?« Er war wieder völlig verstört. Er konnte auch keinen Augenblick auf einer Stelle stehen bleiben, konnte auch seine Aufmerksamkeit auf keinen Gegenstand konzentrieren. Seine Gedanken sprangen förmlich durcheinander. Er war ins Reden gekommen und schien nicht aufhören zu können. Seine Hände zitterten leicht. Sonja nahm schweigend aus einem Kasten die zwei Kreuze, das eine aus Zypressenholz, das andere aus Kupfer. Sie bekreuzigte sich selbst, bekreuzigte ihn und legte das Kreuz aus Zypressenholz um seinen Hals. »Das ist nun sozusagen das Symbol dafür, dass ich das Kreuz auf mich nehme, ja? Als hätte ich bis jetzt zu wenig gelitten. Aus Zypressenholz, wie das einfache Volk es trägt.